22 Uhr. KW 106,6 MHz. Radio 100. Achtung, Achtung, hier spricht Radio 100, der erste unabhängige, private, alternative Rundfunksender Berlins. Wir begrüßen alle Ohren, die auf diesen Augenblick gewartet haben, sowie alle zufälligen Lauscher, die jetzt auf 100,6 eingepegelt sind. Sekunden. Radio 100, jetzt, heute, hier und live. Wir fangen an. Historische Momente werden zwar leider von den meisten Menschen verpasst, dieser nicht. Live aus dem Funkhaus an der Potze. Zur Geburt von Radio 100 findet heute eine große Party statt. Und um unser Programm zu gestalten, werden wir einfach auf unsere Gäste zurückgreifen. Neben kurzen Gesprächen mit den Besuchern werden wir mit anderen Radios telefonieren, unser Programm vorstellen, euch hoffentlich neugierig machen auf die kommenden Jahre von Radio 100. Doch an erster Stelle steht heute die Musik. Ja. Die Musik von Radio 100 wird nicht nur heute zu euch kommen, euch aufwühlen, freuen, berühren, prügeln, entsetzen und was immer ihr wollt. We all got it through, and when the dressing room got hazy, now baby, Ja, das war natürlich MC5 mit Kick Out the Jams. Die Musik bei Radio 100 soll heute und immer natürlich ganz anders werden, wenn es uns gelingt. Ansonsten hört doch einfach mal hin. Love me. You set my soul fire. Every muscle in my body's burning with desire. Baby, kiss me too. Make me know you're mine. Love me with desire. Oh, honey, this is fine. Don't hesitate. I can't wait. Love me. Yeah. Tja, von den Motherfuckers im Intro jetzt zu Fuckhead und das war Test Department. Und außerdem wird jetzt hier im Studio gleich der erste Interviewgast zu hören sein. Vorher kann man noch einen kleinen Ausschnitt aus der Show in dem Café Charlotte zu hören bekommen, wo gerade die Familie Schmidt aufrecht deutsch und homosexuell gastiert. Das Ganze noch bis zum 14. März. Sozialamt. Geh hinauf ins Sozialamt. Zu den Scheißbürokraten, zu dem mausgrauen Arsch. Kommt irgendwie nicht an. Ach Gott, Kinder, Mensch, wäre das schön, wenn ein bisschen Musik da wäre. Sag mal, die Melodie kenne ich doch. Sozialamt, geh hinauf ins Sozialamt. Zu den Scheißbürokraten, zu dem mausgrauen Arsch. Wenn du dort begriffen hast, was Wartezeit heißt, fängt das neue Leben an. Stütze, will sofort meine Stütze. Mir gegenüber begrüße ich jetzt Corny Littmann von der Familie Schmidt, wie gesagt aufrecht deutsch homosexuell, seit über 11 Jahren Schauspieler, Sänger und Kabarettmanager, vielleicht sogar noch länger, damals in den 70er Jahren noch mit der Theatertruppe Brühwarm. Als Brühwarm-Schauspieler hattest du schon Berührung mit dem Radio auf eine ganz besondere Art gehabt. Oder vielleicht kann man auch sagen, Berührungsangst, zwar nicht bei dir, sondern bei einem Moderatoren. Was war damals eigentlich passiert? Hans, ich muss ja zuerst mal sagen, herzlichen Glückwunsch, ja, dass ihr hier auf der Baustelle tatsächlich funktionsfähig sendet. Ich muss sagen, Entschuldigung, da, also diese Aufnahme irgendwie quält und mein Ohr ja immer. Hoffentlich nicht, dass der Hörer so sehr. Und dann vielleicht mal, weil ihr es ja sowieso nicht sagen werdet, das sieht alles hier aus wie, wie gerade Wohnung. Ja, also die Möbel werden gerade reingestellt. Hier im Raum stehen fast 100.000 Mark und man sieht sie nicht. Ja, das ist ein wunderbares Gefühl. Ist alles schalldicht und rauchen darf ich auch nicht, was mich natürlich sehr ärgert. Aber ansonsten ist es, also ist es irgendwie alles ganz spannungsvoll, erwartungsvoll und irgendwie ein toller Moment erstmal. Also zum ersten Mal. Ja, ja, danke, so, danke. Radioerlebnis. So, das zum einen. Was du fragst, Südwestfunk war das, vor 7, 8 Jahren. Und da haben wir eine Geschichte vorgelesen, die gab es auch publiziert, von Schwulen, die sich also Bananen und alle möglichen anderen Küchenwerkzeuge in den Arsch reinschieben. Von einem heterosexuellen Autor verfasst, das haben wir einfach zitiert im Radio und daraufhin ist der Redakteur der Jugendsendung, das war nun mal zufälligerweise eine Jugendsendung, weil andere senden ja nicht so live, der ist dann entlassen worden. Im Norddeutschen Rundfunk habe ich auch mal über die Shitpreise geredet und das kam auch nicht so günstig. Vielleicht ein kleiner Tipp auch für Service, ne? Vielleicht mal, wenn ich das den Hinweis des Kollegen Neuss, der sagt, dass er des Öfteren mal aufgreifen darf. Ein Thema, was ja im Berliner Radio immer verschwiegen wird. Die Preise auf dem Markt sind nicht unwichtig. Ich weiß es also von mir selber, weil ich die letzte Nacht fürchterlich angetörnt war. Achso, jetzt schweife ich ab, ne? Ein bisschen, aber vielleicht ist das ja auch ganz schön, weil die Frage, auf welche Weise man sein Frühstück oder sein Nachtessen organisiert, ist ja auch immer mit vielen Finanzen, zum Teil eben in dem Gebiet auch mit finanziellen Problemen behaftet. Also da kenne ich ja manche andere Geschichten, die auch sehr teuer sind. Wenn man da als großer Kleinkünstler in einem solchen Ausmaße Produktion macht, wie es die Familie Schmidt tut, ist man da möglicherweise ja auch, wie das in dem Lied eben zu hören war, ein bisschen auf Subventionen aus dem Sozialamt angewiesen. Geht das eigentlich oder gibt es da kaum noch Unterstützung? Naja, also sagen wir mal, theoretisch geht es schon, aber es gibt Grenzen des Theaterspielens. Ja? Also ich meine, des Erträglichen gewissermaßen. Und diese stundenweise rumsitzen auf dem Sozialamt, das muss ich wirklich sagen, also für die wenige Kohle, die man da kriegt, ist das eigentlich, also ich ertrage es einfach nicht mehr und ich habe Hochachtung vor denen, die es ertragen und machen. Ja. Das verstehe ich selbst. So. Die Möglichkeit, dort Ansprüche zu stellen, andererseits sich abhängig zu machen, die gehen mir genauso auf den Strich. Es hat mir mal gereicht, dass ich beim Finanzamt irgendwie dann abgerissen, wie ich bin, behaupten musste, dass ich Sinologie studiere, ja, damit ich keine Steuern bezahlen muss. Also, das ist für die alles chinesisch. Also als schwuler Entertainer wirst du sicher auch schon Begegnungen der besonderen Art mit der AIDS-Hysterie gemacht haben. Ja, nicht vor kurzem, nur als Entertainer. Ja, auch als klar, Schüler, ja. Eben. Vor kurzem habe ich eine Karikatur gesehen, auf der ein Zeichner zu sehen war mit Schweiß auf der Stirn, wie ich jetzt meinerseits auch unter den Achseln. Der war jedenfalls ganz verzweifelt, weil ihm zu AIDS wirklich keine Karikatur mehr einfiel. Wie geht es dir dabei? Naja, wir haben einen sehr schönen Witz im Programm, will ich euch ja nicht vorenthalten, zumal der Rias ihn nicht gesendet hat. Da kommt das Wort zumindest vor. Wenn der AIDS-Virus heute erst nach Deutschland käme, dann würde der Bundesinnenminister Zimmermann auf dem Bildschirm erscheinen und sagen, meine Damen und Herren, es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Für die bundesdeutsche Bevölkerung besteht keinerlei Gefahr. Wir haben die sichersten Arschlöcher der Welt. Oh, you said a bad word. I'm gonna tell your mama on you. She gonna whip you too. Yeah, that's what she gonna do. Come out at your bed, self. Talking that bad talk. Saying them bad words. Oh. You said a bad word and better take it back. Those good little girls don't talk like that. And if I told make a deal. If you do what I tell you, I won't tell your mama on you. Let me whisper in your ear. I want everybody to start with business. Come here. You give me. Are you gonna do it? Huh? Are you gonna do it? Huh? Are you gonna do it? Huh? Are you gonna do it? We'll be right back. got to make another deal. Cause that last deal we made is gone bye-bye. Let me whisper in your ear some more. I don't want everybody listening to our business. Come here. I ain't gonna do it. Huh? Huh? I ain't gonna do it. Huh? Huh? I ain't gonna do it. Huh? Huh? I ain't gonna do it. Huh? Huh? Well, come on round the house, baby, like now. Talking lies in the bad way. Talking that bad talk, come on. All them bad words coming out that pretty little mouth of yours, that fella. Das war eben Joe Tex, You Said a Bad Word. Es geht weiter mit Radio 100, es geht immer weiter. Um unsere einzelnen Sendungen für euch vorzustellen, haben wir in Heimarbeit einige kleine Trailer hergestellt. Die intelligenteste Redaktion bei uns ist rein weiblich, Dissonanzen. Wir machen für euch ein Programm, jeden Tag von Montag bis Freitag von 19 Uhr bis 19.45 Uhr. Also jeden Abend in der Woche ab 7. Allen Weibern, Frauen, Tussis, Damen, Unis, Schlampen und Antischlampen, Mausis, Emanzen, Ladies, Lesben, Torten, Heterokühen, Girls, Chicas, Hardcores und Tanten. Also guten Abend allen Frauen, egal wo ihr herkommt oder hin wollt. Was bieten die Dissonanzen heute, außer Chaos in der Technik, evening, Verzweiflung in der Redaktion und Wutausbrüche Grüße bei den Mitarbeitern? Sphärenklänge heute Abend. Sehr geehrte Damen, meine Damen und guten Männer. Abend, Ladies auf dem Sofa und Männer in der Küche. Radio Fest. Hi, ihr Süßen. Zuhörer. Ulla, Tias, Itio. Good evening. Dissonanz. Ja, akşamlar sevgili kadınlar. Ja, akşamlar. Hi, ihr Süßen. 19 Uhr. Good evening. Dissonanzen sucht den Streit dort, wo andere schweigen. Von Montag bis Freitag senden wir ab 19 Uhr eine Dreiviertelstunde lang Altes und Neues, Sinnliches und Besinnliches, Heimliches und Unheimliches von Frauen im Alltag und dem Versuch, sich überall durchzusetzen. Wir klagen an, wenn Frauen bedroht, misshandelt, unterdrückt und zurück in die Küche gedrängt werden. Wir zeigen auf, welche Fortschritte und Freiräume sich Frauen erkämpft haben. Und wir reflektieren unsere eigene Geschichte, Herangehensweisen und Tendenzen innerhalb und außerhalb der Frauenbewegung. Wöchentlich bringen wir zwei Schwerpunktsendungen, die sich in aller Ausführlichkeit mit einem Thema befassen. Sei es Blablabla oder sei es Blablablub. An den anderen drei Tagen gibt es Magazinsendungen zu aktuellen Ereignissen. Unser Programm ist das Spiegelbild der chaotischen Willkür des Alltags. Unsere Aufmerksamkeit gilt vor allem Frauen, die scheinbar, unscheinbar arbeiten und leben. Die Krux liegt in der Vergrößerung der kleinen Schritte, die alle Frauen vor- oder zurückgehen. Wir wollen das Vergessene ausgraben. Ist es nicht gerade die Lust an unserer eigenen Widersprüchlichkeit, die den Spannungsbogen erhöht? Moralische und kleingeistige Denunziationen überlassen wir gerne anderen. Ein scheußliches Getöse. Annette, Dennis, Renna, Karin, Elisabeth, Inga, Mora, Rena, Ellen, Vera, Elisabeth, Karin, Claudia, Elisabeth, Ingrid, Jutta, Katrin, Christel, Ingeborg, Heidrose, Carla, Christa, Nina, Elke, Petra, Denise, Lydia, Nina, Ingrid, Sabine, Dissonanzen. So you think you see a pussycat you'd like to pet. You start to come on strong to see how far you'll get. You feed the pussycat that I'm a tiger lie. You don't know that you're messing with 99. You brag about your motorboat and Cadillacs, how you cheated about a million on your income tax. It isn't till they slap you with a great big fine that you know that you've been messing with 99. Music on the hi-fi, then she dims the light. She fixes a martini that is out of sight. Your tongue begins to loosen cause you're all alone. But that ain't an olive, buddy, that's a microphone. You're a foreign spy who wants to come in from the cold. And you've never been uncovered, you're so self-controlled. But when they find your body floating down the Rhine, that's a lesson don't go messing with 99. You're the highest paid informer for a Balkan state. On your night off, you invite her for a dinner date. But when she freshens up, you'll end up unemployed. Cause that ain't a lipstick, buddy, that's a Polaroid. So listen, tigers, this is what it's all about. A pussycat will get you if you don't watch out. Though she may send shivers running up and down your spine, she is doing her caressing with a tiny Smith and Wesson, and that means that you've been messing with 99. Wir haben Hörer. Punkt 19.08 Uhr kamen die ersten vorbei in Gestalt von kleinen grünen Männchen. Und was machten sie? Sie guckten so einmal um sich rum und bemerkten, es ist wirklich wahr.